Kleenex Ecken, wo der Kaffee versifft. Schmült sie ihr Grinsen, das Herzen zersticht. Einmal ist der Girl mit falschem Getue, lockt Kerle nach Norden und tritt sie im Nu. Zum Krieg im Kichern, so billig, so schal, wirft sie die Wimpern ein berechneter Strahl. Die Typen, sie sabbern wie Fliegen am Leim, doch sie spuckt sie aus mit höhnischem Reim. Auf Discord den Sumpf, wo sie nachts sich verkriecht, trollt sie im Chat, bis der Server erzittert. TFT ihr Revier, wo sie gnadenlos schikaniert, jeden Noob zerlegt, bis er heulen verliert. Kürz ein Witz, nur ein giftiger Trick, ihr Lächeln so scharf wie ein rostiger Pick. Die Männer, sie strömen von Dummheit geblendet, doch landen im Dreck von ihr kalt abgewendet. Ein Flirt, ein Versprechen, dann lacht sie aus. Ihre Herzen zersplittern im Lübecker Haus. Dieses Biest mit der Schürze, so tückisch, so gemein, spielt mit den Narren und bleibt lieber allein. Mit Ecken, wo der Kaffee versifft, schmiegt sie ihr Grinsen, das Herzen zersticht. Ein Barista-Girl mit falschem Getue, lockt Kerle nach Norden und tritt sie im Nu. Zuckrig im Kichern, so billig, so schal, wirft sie die Wimpern ein berechneter Strahl. Wie Typen sie sabbern, wie Fliegen am Leim, doch sie spuckt sie aus mit höhnischem Reim. Auf Discord im Sumpf, wo sie nachts sich verkriecht, trollt sie im Chat, bis der Server erzittert. Geht sie ihr Revier, wo sie gnadenlos schikaniert, jeden Noob zerlegt, bis er heulen verliert. Auf Discord im Sumpf, wo sie nachts sich verkriecht, trollt sie im Chat, bis der Server erzittert. CFT ihr Revier, wo sie gnadenlos schikaniert, jeden Noob zerlegt, bis er heulen verliert. Jeden Lübeck ist ein giftiger Trick. Ihr Lächeln so scharf wie ein rostiger Pick. Die Männer, sie strömen von Dummheit geblendet, doch landen im Dreck von ihr kalt abgewendet. Ein Flirt, ein Versprechen, dann lacht sie sie aus. Ihre Herzen zersplittern im Lübecker Haus. Dieses Biest mit der Schürze, so tückisch, so gemein, spielt mit den Narren und bleibt lieber allein. Ein Flirt, ein Versprechen, dann lacht sie sie aus. Ihre Herzen zersplittern im Lübecker Haus. Dieses Biest mit der Schürze, so tückisch, so gemein, spielt mit den Narren und bleibt lieber allein. Kürz ein Witz, nur ein giftiger Trick. Ihr Lächeln so scharf wie ein rostiger Pick. Dieses Biest mit der Schürze, so tückisch, so gemein, spielt mit den Narren und bleibt lieber allein. Ein Flirt, ein Versprechen, dann lacht sie sie aus. Ihre Herzen zersplittern im Lübecker Haus. Dieses Biest mit der Schürze, so tückisch, so gemein, spielt mit den Narren und bleibt lieber allein.